heat up, and when the turntable was only halfway round, the engine wheels began to turn with an ominous rumbling sound. The driver, when he saw the thing, began to scream and spit as the mighty engine humped its back and plunged into the pit, plunged into the pit. Foreman, he was quaking at the knees, saying, "Sir, you've got an engine parked at 45 degrees." Neulenkbach, zweites Buch von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 6, die Zitadelle. Unruhigen Schrittes ging der Minister für Verkehrswesen und Generaldirektor der neuen Reichsbahn auf dem marmornen Steinboden des Sommerpavillons der Residenz des Reichsbahnführers auf und ab. Die Decke des Pavillons zierten historische Dampfloks mit dem Emblem der neuen Reichsbahn, deren gewaltige Kessel spien Unmengen an weißen Rauches aus, der in künstlerischer Perfektion alsbald mit dem bewölkten Himmel des Hintergrunds verschmelzen sollte. Hinter einer gläsernen Wand, der ansonsten mit Edelholz und Girlanden verzierten, gusseisernen Garnituren, erschienen stolze Gesichter. Adelige, feine Damen in prächtigen Kleidern, ausgestattet mit Fächern und weißen Schirmchen, unterhielten sich mit beschleiften, ehrfurchtgebietenden Herren, die von dem unbekannten Künstler mit Zylinder und schwarzem Frack dargestellt worden waren. Etwas dahinter vermochte man die mit starker Gestik diskutierenden Wissenschaftler und Vordenker jener Zeit in strahlend weißem Kittel und Seite an Seite mit hochrangigen Beamten der neuen Reichsbahn erkennen. Die umliegende Landschaft zeigte einfache Bauern bei der Ernte, die fleißig und mit zufriedenen Mienen ihrer Arbeit am Felde nachgingen. Spielende Kinder deuteten mit flachenden Gesichtern auf die gewaltige Maschine, jenes zu Stahl und Dampf gewordene Monstrum menschlicher Willenskraft und bahnbrechenden Erfindungsreichtums. Ein junges Mädchen in einfacher Aufmachung und Schürze, an der Seite ihrer alten Mutter, vor einem Bauernhaus stehend, winkte fröhlich mit zum Anschlag ausgestrecktem Arme den uniformierten Herrschaften in der bildgewaltigen, schwarz kolorierten Reichsbahnlok zu. Gespannt auf die Ankunft des Zugführers wartend, war der Minister daran, im Geiste die heute auf der Agenda stehenden Themenbereiche erneut durchzugehen, vermochte jedoch nicht so recht, sich darauf zu konzentrieren. Vor dem Pavillon waren zwei Wachen abgestellt, die beide in strikter militärischer Haltung und ernstem, ausdruckslosem Gesicht ihrer monotonen Pflicht nachzugehen verstanden. Das im Renaissance-Stil erbaute, gewaltige Schloss selbst verfügt seit einem guten Jahr über eine eigene Schmalspurbahn, die Gäste von der Loggia zu den einzelnen Amtszimmern, zu den Festsälen, aber auch in den Barockgarten zu fahren pflegte. Jene Ingenieure, die beauftragt wurden, gewisse Modifizierungen an dem Gebäude vorzunehmen, darunter auch das Konzept der Schmalspurbahn, waren Gerüchten zufolge höchst selbst von dem Reichsbahnführer auserkoren worden. So soll ihnen angeblich bis zur Fertigstellung der Arbeiten sogar kostenlose Logis in der Residenz zugesprochen worden sein. Der genaue Standort der von den Arbeitern aufgrund nachträglich errichteter riesiger Einfriedungen Zitadelle getauften Residenz ward bis zur endgültigen Fertigstellung der gesamten Anlage unter Verschluss gehalten worden. Es soll jedoch gesagt werden können, dass es sich weit ab jeder Zivilisation befände und geplant sei, die letzte Haltestelle der neuen breitspurigen Reichsbahnstrecke zu werden. Diese war ihrerseits erst im Oktober vergangenen Jahres zur Zufriedenheit des Ministers wie auch zum ganzen Stolz des zuständigen Reichsbahninspektors fertiggestellt worden und würde auf Wunsch des Reichsbahnführers bloß einmal täglich durch eine spezielle, dampfgetriebene Hochgeschwindigkeitsbahn mit alsbald auch souveränem Schienennetz angefahren werden können. Fanfaren ertönten, je in der Ferne, das baldige Ankommen des Reichsbahnführers verkünden. Ende des 6. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Und los ging's wohlgemut. Husch, husch, husch. die Bimmelbahn. Beeilt euch, DLF mit uns fahren von Frankfurt bis zum Rhein. Steigt ein, steigt ein, steigt ein. Husch, husch, husch, die Bimmelbahn. Wer langsam fährt, gibt ab voran. Steigt ein, steigt ein, steigt ein. Denn husch.